3, 2, bist du aufgeregt? Total. Immer dieses Lampenfieber, jedes Mal. Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Gut, wir machen das jetzt wieder so, haben wir beschlossen. Schon letztes Mal, weil wir können es ja nicht anders. Ja. Ja. Professionell. Professionell. Ich bin verwirrt, weil du gar keinen anderen Namen hast heute als sonst. Normalerweise bist du immer der Herr irgendwas und der. Ja, Überraschung durch Konvention. Ja, ja, ja. Passiert. Dafür haben wir heute keine Errata. Das ist ja auch Konvention mittlerweile geworden. Dass wir keine haben. Wir hatten letztes Mal welche. Hatten wir welche? Habe ich den Unterschied zwischen C-Dur und A-Moll erklärt. Ach ja, richtig. Mhm. Richtig, die Quintenzirkel und so. Genau. Und deswegen können wir heute direkt einsteigen in die News, präsentiert von Martin Pittenauer. Ich darf das jetzt hier ganz alleine bestreiten, oder was? Ja, wieso? Das erste Thema ist deins. Ja, ja, und die anderen 20, nee. Ja, ich habe aufgeschrieben, ich habe es auch nicht mitbekommen wirklich, weil ich relativ selten bei Steam bin. Außer es ist irgendwie gerade was neu rausgekommen und dann muss man es spielen, aber so unterwegs bin ich meistens nur bei Steam, wenn ich meine Humble-Bundle-Gutscheine einlöse von den Spielen, die ich dann auch nicht spiele. Mhm. Aber ich habe gelesen, Steam war down und zwar gar nicht so unlange. Ja, so, gar nicht so kurz. Seit Mittwoch, meintest du? Genau, seit Mittwoch war es down und irgendwie so jetzt Donnerstagabend ist es erst wieder hochgekommen. Mhm. Was ja dann doch schon ganz amtlich ist. Man konnte sich irgendwie nicht einloggen aus Deutschland nach einer Wartung, die irgendwie planmäßig war halbwegs. Und also mit VPN ging es dann irgendwie, wenn man in Amerika rauskam, war wohl irgendwie so ein Content Distribution Network Snafu, der da passiert ist. Okay. Ja, ist ja bei Steam immer sonderlich ärgerlich, weil du teilweise die Spiele nicht spielen kannst, wenn du keine Online-Verbindung hast. Ja. Was das Konzept sehr unschön macht. Ja, ich habe auch gelesen, es gibt diesen Offline-Modus von Steam, den ich auch noch nie ausprobiert habe. Mhm. Aber den muss man auch erst online konfigurieren, damit man ihn nutzen kann. Das heißt, wenn du das nicht vorher schon gemacht hast, dann bringt dir auch nichts. Ich finde, das ist immer noch ein Designproblem, diese Plattform. Und so mit allen anderen kleinen Scherereien, die man da so hat, habe ich da wieder Abstand genommen. Ich weiß nicht, ich finde Steam eigentlich nach wie vor ganz schön. Also ich kaufe immer bei Humble Bundle irgendwie Blödsinn, den ich nicht spiele, wie gesagt. Und da den ziehe ich mir dann immer gleich auf Steam, weil dann habe ich das irgendwie in einem zentralen Ort und ich finde das halt so von diesem Runterladen, Installieren, iTunes, Mac App Store Feeling finde ich halt gut an der Stelle. Ja, aber es ist halt so ein anstrengendes Ding und dann mit dem Online aktivieren müssen, also wenn das Online aktivieren weg wäre, wäre es mir glaube ich schon wieder okay genug, aber ich bin da damals auch reingeflogen mal mit Sam & Max spielen wollen und dann ging es nicht und dann nochmal kaufen von der Webseite so, weil ich es halt an dem Abend spielen wollte. Ja, und bei Sam & Max, ich es auch okay finde, wenn die mehr Kohle bekommen, dann in dem Moment. Hm. Aber trotzdem, ja, die Plattform hat mich echt, finde ich echt anstrengend. Also die Idee finde ich gut. Ja, ich hätte auch gern einen Twitter-Offline-Modus, der dann aus den alten Tweets interpoliert, was die Leute wohl schreiben. Aber da gibt's doch eine App für. Ja, aber die funktioniert nicht richtig. Hm. Wie hieß die nochmal? Twiffy Scientie. Irgendwie so, ja. Nein, das war was anderes. Ja, Markov-Kettenblödsinn halt. Ja. Semi-gut. Naja, aber Steam war down, jetzt geht's wohl wieder, habe ich gelesen. Ich kann das nicht aus erster Hand berichten, weil. Ja, aber das ist schon traurig, wenn man es gar nicht so mitkriegt. Ich weiß nicht. Also, ich habe Steam nicht gerne genutzt mit Portal und mich hat es dann eigentlich geärgert, dass mit dem App Store dann noch eine zweite Plattform und dann ist das eine da und das andere da. Das hätte ich gerne unified. Tja. Aber das wird ein Traum bleiben. Du bist für mehr Monopol. Nein, ich bin für monopolisierte Schnittstellen. Also, dass die Sachen kompatibel sind. Dass man sich auf Standards einigt und dann ganz viele Services das für sich anbieten. Okay. Ja, ist jetzt aber auch nicht so das Modell vom App Store. Nee, so gar nicht. Gut, soviel zum Thema Steam. Kommen wir zum anderen Thema, das als nächstes auf der Liste steht. Und das begleitet uns ja seit wie lange jetzt schon? Ein halbes Jahr, glaube ich. Apple und Samsung streiten sich. Und da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Einerseits in Deutschland hat Apple jetzt Berufung eingelegt gegen das Urteil, dass Samsung sein modifiziertes Tablet verkaufen darf. Ja, wir erinnern uns, es gab das Galaxy Tab 10.1, glaube ich, das nicht an den Start ging in Deutschland, weil Apple das eben entsprechend mit der... Weil es zu iPad-ig aussah. Genau, und dann haben sie da modifiziert und dann gab es das Apple, das Galaxy Pad 10.1n und das kann man jetzt kaufen. Ja, und... Was sie genau modifiziert haben, weiß ich gar nicht, ich habe es im Laden noch nicht gesehen. Hat sieht ein bisschen anders aus auch. Ja, und, aber Apple sagt jetzt, das sieht immer noch zu iPad-ig aus und hat eben Berufung eingelegt und jetzt streiten sie da weiter. Ach, die sollen doch einfach mal in eine Höhle gehen und schlafen. Das, also genau, tut das. Mir leid, ich habe da einfach überhaupt kein Verständnis mehr. Ja. Weil der einzige Punkt, wo ich Verständnis habe, ist, wenn der Customer, also der Benutzer, das verwechselt, wenn er das kaufen will. Und alles andere geht mir einfach nur auf den Keks. Und gerade so ein Riesenmonopolist wie Apple, der soll sich mal bitte locker machen bei sowas. Genau das hat übrigens auch eine Richterin in Kalifornien mehr oder weniger gesagt. Bisschen mit mehr juristischem Fu außenrum. Das war sehr juristisch jetzt, also bitte. Weil da ist ja auch irgendwie, es sind ja mehrere Gerichtsverfahren irgendwie anhängig zwischen Apple und Samsung. Und da ist momentan Stand der Dinge, hey, ihr... Redet doch nochmal miteinander und verhandelt nochmal über eure Patente. Ich habe jetzt hier keinen Bock, das gerade zu verhandeln. Ja. War so der letzte, also wir haben da irgendwie so auch ein lustiges Gerichtsdokument zugefunden, wo da eben dran steht, hier, die Parteien sollen sich erstmal außergerichtlich nochmal unterhalten und über ihre Patente reden, weil das führt hier gerade zu nichts. Mhm. Ja, es geht weiter. Es wird wohl auch noch länger weitergehen. Ja. In dem Kontext, Push ist immer noch nicht wieder online. Richtig, ja. Das ist jetzt auch so fix. iCloud, ja. E-Mail, Push. Genau, also das war jetzt auch die Woche, glaube ich, dass da ja irgendwie Einspruch gegen dieses Push-Ding eingelegt wurde. Mhm. Wir erinnern uns, Apple darf in Deutschland für iCloud-Mail-Dienste keinen Push anbieten. Da geht halt momentan gar nichts. Also wenn man nicht auf manuell abholen stellt, dann bekommt man einfach keine Mails, was so also ein bisschen doof ist. Ja. Aber so ist das. Und da hatten sie auch Berufung angelegt und da hat aber jetzt gerade das Gericht die Berufung abgelehnt und dementsprechend gibt es jetzt keinen Push in Deutschland gerade. Ja, nach wie vor. Die Frage ist, ob es Apple wichtig genug ist, dass wir dann halt eine Lösung bekommen oder halt nicht. Also Push-Mail ist schon nicht schlecht, wenn man eh schon auf diese Apple-Infrastruktur aufspringen will. Tja. Naja. Nun ja, aber so viel dazu. Was ich gelesen habe, was ich irgendwie so gar nicht mitbekommen habe sonst, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, Greenpeace hat demonstriert gegen die Wolke. Ja, gegen die Wolke. Wegen Chemtrails? Nee, nicht wegen Chemtrails. Greenpeace hat gegen Rechenzentren mehr oder weniger Strombedarfs. Und den Strombedarf und vor allem halt auch, woher der Strom für diese Rechenzentren kommt, mal so das deutlich gemacht. Mhm. Wir waren bei Amazon, bei Microsoft und bei Apple, so die drei größten Cloud-Betreiber mittlerweile. Microsoft hat ja neben diese, jetzt Google. So. Ja, Google betreibt ja jetzt keine Cloud so für andere. Okay, für andere nicht, aber von der Menge her hat Google, glaube ich, schon auch. Ja, also mit Apple sicherlich wahrscheinlich vergleichbar. Ja. Wobei ich daher nicht weiß, wie da die Stromzusammensetzung ist, wahrscheinlich auch nicht recht viel besser, aber da müsste man jetzt auch recherchieren. Auf jeden Fall, bei Greenpeace hat halt gerade bei Apple auch bemängelt, dass irgendwie 30% kommt, glaube ich, aus Kohlekraft und nochmal 30 aus Atomkraft und das ist ja irgendwie alles nicht so wahnsinnig nachhaltig und erneuerbar. Und fand ich eine ganz interessante Information und wollte ich mal darauf hinweisen, dass das so ist. In dem Kontext habe ich auch gelesen, irgendwie die Rechenzentren, wenn man so die ganzen Cloud-Services zusammenzählt und was so das Internet ausmacht und das als Land zählen würde, dann wäre das irgendwie Top 5 in Sachen Energieverbrauch oder sowas. Mhm. Also ist schon gar nicht so wenig, was das Internet an Strom frisst. Ja. Ja. Nur der Cloud-Teil. Ja. Des Internets. Naja gut, also das ist ja auch so ein Buzzword, was ist im Internet Cloud und was nicht. Ja, also. Naja, es gibt ja schon noch, also wenn du jetzt, du hast jetzt nur die großen Rechenzentren zusammen gezählt. Ich weiß jetzt nicht, was in der Statistik dazu gezählt wurde. Also okay. Greenpeace hat halt bei den drei jetzt demonstriert. Ich glaube, die Statistik bezog sich auf alle Rechenzentren. Also schon auch deine ISPs und so weiter. Und dann sind wir schon so beim Stromverbrauch vom Internet. Land Nummer 5. Ja. Nicht wenig. Ja. Hatte ich doch auch irgendwann mal geschrieben, wie viele Tweets braucht man eigentlich, um ein Atomkraftwerk auszulasten. Auszulasten, genau. Also wie viele Anti-Atomkraft-Tweets braucht man, um ein Atomkraftwerk auszulasten? Ja, aber also gibt es da eigentlich so Modellrechnungen, wie viel sparen wir an Energie durch Internet und wie viel kostet uns das? Das wäre mal eine interessante Rechnung, ja. Aber weil man spart ja durchaus Energie. Ich fahre jetzt nicht mehr in die Bibliothek. Ja, ist die, also die schwierig, ja. Ist wahrscheinlich nie, rechnet sich wahrscheinlich trotzdem nur sehr kurzzeitig. Ja, und die Frage ist auch, wärst du wirklich in die Bibliothek gefahren? Ja, also, naja, früher bin ich in die Bibliothek gefahren. Ja, aber würdest du so oft in die Bibliothek fahren, wie du jetzt ins Internet gehst? Nein, ja, man also, kann das nie 1:1 rechnen, das ist schon klar. Ja. Also, schwierig. Wäre interessant, ja, könnte man jetzt, glaube ich, diverse Doktorarbeiten drüber schreiben. Aber unterm Strich wäre es schön, wenn der Strom ein bisschen erneuerbarer wäre, der so das Internet antreibt. Ja. Aber die eine Rechnung, die mich an der Stelle eigentlich schon auch noch interessieren würde, ist, ob jetzt so iPads und iPhones Strom sparen, dadurch, dass sie so eben so lange Batterielaufzeiten haben insgesamt, im Verhältnis zu jetzt vorher haben wir einen Laptop benutzt, oder ob das jetzt eher, ich nehme es mehr her und habe es öfter am Strom und verbrauchen wir jetzt mehr dadurch, dass wir die Geräte zusätzlich haben. Fände ich auch interessant. Ja, grundsätzlich halt auch, mich würde so der Shift interessieren, der so in den letzten Jahren halt passiert ist, dadurch, dass alles jetzt in Richtung Niedrigwatt CPU und Betrieb geht, eben auch wegen den Akkus in der Hauptsache. Ja. Ob das wirklich jetzt dazu führt, dass insgesamt pro Gerät weniger Strom verbraucht wird oder ob einfach nur die Leute mehr Geräte haben und immer noch einen Haufen Strom verbrauchen. Naja, aber so viel dazu. Facebook. Jo. Es gibt Neues über Facebook. Also nicht wirklich, es gibt Gerüchte. Facebook geht ja an die Börse. Mhm. Ist ja schon länger so ein Ding. Und jetzt Gerüchte halber soll das wohl Mitte Mai passieren. Und ist jetzt an sich jetzt eher langweilig als Meldung, fand ich. Aber was ich in dem Kontext auch gelesen habe, eben weil dann eben nochmal iteriert wurde, so ja, die haben jetzt gerade so für eine Milliarde US-Dollar irgendwie Instagram gekauft und deswegen kann sich das vielleicht noch ein bisschen verzögern. Und Facebook geht jetzt aber mit einem Wert von 75 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich an die Börse. Mhm. Beim Artikel, den du verlinkt hast, sogar 100. Das sind nicht 100. Das waren schon 75. Also okay. Ich glaube, du hast gerade die falsche Zahl irgendwie. Ja, dann. Egal. Was wollte ich sagen? Ist ein Haufen Asche. Ist ein Haufen Asche, ja. Also was ich mich da jetzt gerade frage, ist 75 Milliarden US-Dollar ist ein geschätzter Wert von Facebook. Genau. Und dann frage ich mich, wo kommt der her? Denn Wert muss man ja irgendwo her schöpfen. Und dann frage ich, wie weit muss man eigentlich seine Benutzer dann verarschen, um da 75 Milliarden Euro rauszuziehen, Dollar rauszuziehen? Ja, jetzt die Frage, also wen verarscht du an der Stelle? Also es ist ja auch schon eine Mischkalkulation, den du da verarscht. Du verarscht natürlich. Eine Mischkalkulation, wen du verarscht. Du verarscht natürlich deine Nutzer. Na gut, ne? Also ich meine, die ganze Zingerschiene da. Ja, also das auf jeden Fall. Aber du verarschst ja natürlich auch fast deine Werbekunden. Ne? Ach so, stimmt, ja. Das habe ich vergessen. Ob die jetzt das Geld bekommen, ob die Gegenleistung für die Werbung, die sie schalten, tatsächlich bekommen, ist ja auch so ungelöst. Ich möchte nächste Woche die Schlagzeilen lesen. Joghurtbecher werden teurer wegen Facebook-Börsengang. Warum das? Ja, weil die dann dafür werben und dann das auf die Becher draufschlagen müssen. Naja, aber so funktioniert das alles, ja. Ja. Alles wird teurer wegen Facebook. Genau. Ja. Die Welt wird teurer wegen Facebook, habt ihr es gehört? Ja, Facebook ist staatlich subventioniert sozusagen. Ja, nein. Also nicht staatlich, aber subventioniert. Also ja. Crowdsourced. Interessantes Crowdsourcing-Modell. Das wäre mal ganz interessant, so eine Kennzeichnungspflicht. Eine Kennzeichnungspflicht für Produkthersteller, wie viel Geld in welche Werbung fließt. Oh ja. In diesem Joghurtbecher sind 2 Cent für die das fände ich so für geil. RTL und das fände ich so cool. Dann würde ich nur noch Zeug kaufen, die das keine Werbung macht. Das wäre ja die beste Werbung. Ist natürlich total unrealistisch, ein riesiger Bürokratie-Kopf, aber spannend. Naja, so hinten drauf halt, so neben den Kalorien oder was auch immer so draufsteht halt irgendwie auch noch. Aktuelles Werbebudget. So viel Prozent des Kaufpreises fließt in die Werbung. In Luftverschmutzung. Audiovisuelle. Ja, Biosphärenverschmutzung. Ja, aber Facebook geht an die Börse und ist unglaublich teuer und bla. Wird man dann schon sehen. Dom. Apropos, warte. Ach, okay. Halt, wir waren bei Werbung. Halt. Wir waren bei Werbung. Und wenn wir bei Werbung sind. Machst du jetzt Werbung? Mache ich jetzt Werbung. Und zwar Werbung für die neue Tippex-Kampagne. Okay. Ist die irgendwie bemerkenswert? Was heißt bemerkenswert? Vor einem Jahr gab es ja die alte Tippex-Kampagne. Okay, habe ich auch nicht auf bekommen. YouTube. Mhm. Der Bär. The Hunter and the Bear. Ach so, dieses Ding. Ja. Ja, ich wusste nicht mehr, dass es Tippex ist, bezeichnet. The Hunter and the Bear? Hunter shoots a bear. Und dann konnte man also Wörter eintippen anstatt Shoots. Und dann wurden so kleine Filmchen abgespielt. Das war die deutsche Version von diesem Kentucky Fried Chicken Huhn. Also da gab es ja irgendwie. Das war doch eine amerikanische Version. Ach so, war das auch Englisch? Tippex, ja. Ah, okay, ich dachte, das wär deutsch gewesen. Gut, dann war es halt so auch sowas. Also du tippst irgendwas ein und dann kommt das passende Video dazu. Ach, das mit dem Kentucky Fried Chicken. Ja, es gab so ein Huhn, das irgendwie so in der Wohnung rumsah, also so ein Typ in einem Huhnkostüm halt. Und dann konntest du halt auch sagen, irgendwie Tanz und dann tanzt halt das Huhn und so irgendwie. Also auch diese Interaktionsschiene mit, ich schreibe da irgendwo Text rein und dann wird irgendwie irgendein Video, das vorher produziert wurde und das halbwegs auf meine Anfrage passt, dazu abgespielt. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Ja, kann auch sein. Na gut, jedenfalls es war eine Kampagne, die ist ganz gut eingeschlagen und so weiter und jetzt haben sie die nochmal aufgewärmt und wie ich halt so bin, habe ich mir gedacht, jetzt wärmen die blöde Kampagne nochmal auf. War aber trotzdem ganz lustig. Sie haben es diesmal mit Jahreszahlen gemacht und haben dann halt bestimmte Filme zu besonderen Jahreszahlen. Besonders nett fand ich da das Jahr 0 und eigentlich das Jahr 89, also 1989. Kann man sich auch mal angucken. Gibt es auch ein Jahr 31? Man kann auch, das haben sie dezent umgangen und eher so die Hungerthematik und 31 weiß ich gar nicht, aber so, ja doch, die 30. Also mit einem Bär am Kreuz oder so, weißt du? Ach so, 31, nicht 1931. Nein. 31 weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. So ein Bär am Kreuz wäre auch lustig. Ein bisschen strange fand ich 2001. Okay. Das ist irgendwie spooky gewesen, das Video dazu. Mit Monolith, oder? Nee, da stehen die beide so und haben so die Hand auf dem Herz und die amerikanische Nationalhymne spielt. Ach so. Und total crazy dazu, also ganz ernst, die anderen Sachen sind ja alle lustig, ganz ernst, weil man kann es ja nicht bringen, irgendwie da auch einen Scherz zu machen. Aber in der Mitte stehen zwei große, dicke Kerzen. Die brennen auch noch, die Kerzen. Ja, na gut, also es ist immer eine Kerze drin, weil es ist immer der Geburtstag. Hm. Also der Bär feiert Geburtstag. Ja. Aber das fand ich crazy. Gut, so viel zur Werbung. Naja, ich werde dann mal nachschlagen, ob im Jahr 31 ein Bär ans Kreuz genagelt wird. Das finde ich lustig. Aber wir wollten zu Dominik überleiten, weil Dominik hat Recherche betrieben. Ja, Dominik für diesen Podcast. Habe ich gemacht. Ich habe dem Herrn Monoxid twittern sehen, dass er das ZDF runtergeladen hat in so einer Xbox-Dialogbox, auf dem Twitter, und habe mir gedacht, gucke ich mir auch mal das ZDF an auf der Xbox. Denn sage und schreibe, es gibt eine ZDF-Mediathek-App unter den Anwendungen auf dem Xbox-Dashboard jetzt. Und das Interessante war, ich habe es erstmal gar nicht so schnell gefunden, weil ich dachte, unter Videos wäre das dann auf der Xbox irgendwo und dann steht da, okay, unter Videos gibt es dann links Anwendungen, dann steht, da kannst du Anwendungen runterladen auf dem Anwendungs-Marketplace und unten drunter ist der Video-Marketplace. Dann bin ich auf den Video-Marketplace gegangen, dann habe ich erstmal Zune runtergeladen, weil das Videonetzwerk heißt ja jetzt Zune und den Player gibt es ja nicht mehr. Und dann habe ich Zune runtergeladen, dann war ich im Zune-Marketplace und hätte irgendwie Filme und Ding kaufen können, war wieder komisch, bin ich wieder raus und dann habe ich gesehen, dass da rechts unter Anwendungen durchaus auch nochmal ein Marketplace ist und da habe ich dann das ZDF runtergeladen. ich habe das ZDF runtergeladen. Also das ZDF in dem Fall ist eine App auf dem Dashboard, mit dem man die ZDF-Mediathek gucken kann. Und zwar so in dem Standard Xbox-Layout. Also dieses, eigentlich ist es ja fast Metro, es ist da gar nicht so weit weg. Ja. Und ja, also interessant, dass irgendwie das ZDF diese App da anbietet. Mhm. Ja, also es ist irgendwie gerade entspricht dir der iPhone-App so vom Umfang oder? Ja, so in etwa. Ich denke. Oder der Mediathek im Netz. Ist da ein Unterschied zwischen der iPhone-Mediathek im das Netz? Das ist schwer herauszufinden, weil das User-Interface komisch ist von der das, iPhone-App. Also das User-Interface ist von der Schlimmhaftigkeit ungefähr zwischen iPhone und Web. Okay. Fand ich jetzt beim Zugucken. Gut. Mhm. Ja, so ging es mir auch. Mit ein bisschen Zusatz noch, dass in dem Interface halt, also dieses Metro-Interface hat mich wirklich... Also irgendwas nervt mich inzwischen an dem. Dass oben diese Überschriften sind und die Unterpunkte, das ist noch irgendwie klar, aber irgendwie braucht es auch relativ viel Platz für das, dass ich gerade in einem dieser Punkte bin. Und dann auf der Xbox ist es ja noch krasser, dass diese Teile sehr wenig Platz haben, weil sie irgendwie auf Full HD wirklich aus, von wirklich Full HD ausgehen können. Mhm. Und dann darf da auch nicht so viel drinstehen. Und dann hast du so einen Teil mit so einer Show und dann ist da unten halt so ein halbes Wort. Ja, mit Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist so bei jeder Folge dann von irgendwas. Dann kommt noch bei der ZDF-Mediathek dazu, dass oft ja Sendungen komplett aufgesplittet sind in irgendwelche wirren Segmente. Ja, also es ist oft so, dass ihr zum Beispiel Abenteuerforschung, dann gibt es irgendwie das Übrigens, dann gibt es eigentlich so gut wie die ganze Sendung oft, wenn die noch da ist, dann gibt es einzelne Beiträge aus der Sendung nochmal und das habe ich nie verstanden mit diesen einzelnen Beiträgen. Dann überhaupt was zu finden. Ich meine, das ist online schon schwierig, also online im Sinne von auf dem Computer schon schwierig, finde ich. Mhm. Und das macht dieses Interface eigentlich nahezu echt anstrengend. An sich muss ich sagen, es ist erstaunlich schön integriert so. Also irgendwie macht Microsoft wohl entsprechende Vorgaben oder hat es vielleicht selber programmiert sogar, keine Ahnung. Es ist zumindest einheitlich, es fügt sich ein in dieses ganze Xbox-Ding. Mein Problem ist eher, dass das ganze Xbox-Ding nicht mehr so gefällt, ja, so wie sie es jetzt gemacht haben. Ja. Ja, genau. Aber da kann man jetzt das ZDF gucken, die anderen noch nicht. Also, da ist noch nicht also ich fand das gestern großartig, weil ich habe ZDF im Livestream in der Mediathek geguckt, an meinem Rechner. Und dann musste ich kurz raus und habe mein Handy angeschmissen und habe es dann einfach weitergeguckt auf dem Handy. Mhm. Und dass wir da jetzt angekommen sind, wo das überhaupt geht, irgendwann wird es painless gehen, aber dass es überhaupt geht, das fand ich schon ziemlich cool. Da habe ich noch eine kleine Frage zu. Also ZDF gibt es diese Mediathek-App fürs iPhone. Für ARD gibt es ja die Tagesschau-App. Mhm. Aber die hat nur Nachrichten, oder? Mhm. Genau, also die ARD-Mediathek kriegst du auf den iOS-Geräten nicht irgendwie gut angezeigt. Geht die von der Seite aus? Die kriegst du eigentlich kriegst du die am besten über die Mediathek-App auf dem Mac. Und dann kannst du das, was von der ARD-Mediathek ist, runterladen und dann nochmal wahrscheinlich konvertieren oder nicht, je nachdem. Ja gut, das ist ja nicht der normale Anwendungsfall, den ich habe, sondern ich will jetzt spontan was gucken. Ja, habe ich nicht gefunden. Aber man kann die ARD-Mediathek über Safari dann angucken? Fand oder ich geht nicht. Ich habe das probiert, das ging zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich wollte mir irgendwie... Doch, doch, also ARD-Mediathek kannst du in also nicht im Mobile Safari, aber Mobile. Ja, auf dem Mac. Also Mobile. Oder ist es noch Flash? Genau, aber Mobile nicht. Also ich wollte, glaube ich, den Tatort gucken in dem Fall und musste ich irgendwie den Mac wieder auspacken. Also unser Chat sagt uns, das geht jetzt mittlerweile. Ah ja, das ist schön. Es geht jetzt mittlerweile. Ich kann Tatort gucken auf dem iOS-Gerät. Ohne App. Also wenn es nach 22 Uhr ist wahrscheinlich. Ach, das kommt natürlich auch noch. Okay. Keine Ahnung. Es ist immer irgendwo über 22. Okay, auf alle Fälle jetzt so ZDF-App auf der Xbox. Was mir dann noch aufgefallen ist, dass es auch die YouTube-App gibt. Mhm. Ja, weiß ich nicht, wann die dazugekommen ist. Es gab sie noch nicht, als die Sky Go App daherkam. Ja, das war so der erste Konsumiermedien, die nicht jetzt von Microsoft und Zoom Marketplace sind auf der Xbox. So, das zu einem Zeitpunkt, als ich Sky gekauft habe. Ich muss auch bald kündigen. Genau, und da ist eine YouTube App jetzt auch drauf, auch in dem Layout. Und es hat noch was mir aufgefallen ist, man verirrt sich leicht. Also das sieht alles so ähnlich aus, dass du nicht so hundertprozentig eine Klarheit hast, wo, in welchem Segment und wie du da jetzt bist. Das ist aber ein grundlegendes Problem für solche Sachen von Metro, finde ich. Ja. Weil du hast sehr wenig visuelle Anker, Ja, du hast irgendwie, die Tiles sehen halt per Definition gleich aus, haben ein bisschen andere Bilder oder andere Farben. Aber du hast halt immer so, du musst immer Text lesen und das ist man halt mittlerweile auch gar nicht mehr, also das funktioniert halt auch nicht so schnell. Wie einfach jetzt mal erkennen, hier grünes, weißes Telefon auf grünem Grund, ja, oder Sonne auf blauem, ja, und dann weiß ich, was das ist. Ja. Also ist eben auch mein Eindruck, dass die Vorgaben zwar relativ klar sind und irgendwie zumindest einen Wiedererkennungswert im Sinne von Benutzung und so haben, aber dass sie doch auch zu stark sind, also viel stärker ist jetzt als beim iPhone zum Beispiel diese Standardgeschichte mit, okay, du hast Tabellen und oben drüber hast du diesen Balken und dann kannst du hin und zurück, dann hast du immer noch ziemlich viel Freiraum, was du in den Tabellenzellen wie anzeigst und mit wie viel Informationen und natürlich nochmal alles, was du so drumrum skinnen kannst und trotzdem in dieser Welt bleiben und in dieser, also für den Benutzer nicht verwirrend sein. Unter Metro habe ich so das Gefühl, da ist wirklich wahnsinnig viel grundsätzlich vorgegeben an Stil. Und das wird dich auch, ja, das macht, ich glaube, es wird mich nerven dann auf Dauer. Ja. Ich habe halt auch beim Metro immer das Gefühl, dass da der Designstil und die Funktionalität vom Design immer orthogonal aufeinander stehen und per se auseinanderstreben. Und das klappt zwar meistens ganz gut, dass man das so halbwegs so zu einem Winkel zusammenbiegt, ja, aber es ist immer sowas, es widerstrebt sich beides irgendwie so ein bisschen und das spürt man, also spüre ich. Immer auch ein bisschen, glaube ich. Aber wo wir gerade bei der Xbox sind, wir kommen ja später noch zu Fez, diesmal wirklich gespielt und nicht nur blind empfohlen. Aber ich wollte Fez spielen und habe dann meine Xbox angemacht und dann hatte ich so dieses PlayStation Network Experience Ding, das du immer hast, weil erstmal natürlich irgendwie Dashboard Update vom Februar noch oder so. Ich habe meine Xbox schon nicht mehr angehabt. Zumindest die zu Hause nicht. Und dann habe ich irgendwie hier so mach mal gedrückt und dann passierte lange nichts und dann kam so ein Progress Bar und der hing dann irgendwie und dann fiel er wieder auf 0 zurück und dann Attempt 2 auf 3 und dann fiel er wieder auf 0 zurück und 3 von 3 und dann irgendwie so, ja, leider Pech gehabt, Error, lange kryptische Zeichenkette. Und das hatte ich dann so 3-4 Mal, nachdem ich es ausprobiert habe. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert hier irgendwie gerade alles gar nicht. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so ein CDN-Ding. Ich habe auf jeden Fall vom Microsoft-Server halt über Stunden hinweg nicht Updates bekommen. Mhm. Was ich dann gemacht habe, ist auf eine Webseite gehen, da das Dashboard-Update runterladen, das auf einen USB-Stick kopieren, den in die Xbox vorne reinstecken und die Xbox neu starten. Ah, du hast das wirklich gar nicht mehr abgewartet, ob das sich irgendwann mehr erholt, sondern du hast es dann über den Weg gemacht. Ja, und dann habe ich Fez runtergeladen, das waren irgendwie auch 200 Megabyte und hat dann nochmal 10 Minuten gedauert. Mhm. Also bei einer schnellen Internetleitung. Ja, ja. Wo das normalerweise halt 2 Minuten oder eine Minute dauert maximal. Ja, also da war wohl gerade so ein bisschen, die hatten so ein bisschen Netzwerkprobleme wohl, also zumindest über den Pfad, den ich da, oder die Route, die ich da zu den Microsoft-Servern hatte. Und das war irgendwie auch alles andere als schön. Und da dachte ich mir auch wieder so, das ist doch eigentlich ein Gerät hier für, dass das für normale Menschen, Anführungszeichen, Design ist und nicht so für solche Nerds, die irgendwelche USB-Sticks formatieren und da Zeug drauf kopieren und Dings entpacken und System-Update $$ irgendwie von A nach B kopieren müssen. Fand ich sehr ernüchternd, so als Experience. Ja, Martin, was lernt man draus? Erst das Spiel runterladen, dann empfehlen. Ja, das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun gehabt, alles. Ach so. Ja doch, die haben jetzt alle geupdatet. Naja. Nee, bei mir ging das. Das also, geht ja, bei manchen geht's ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass du da so ein Händchen für hast, so wie der Dominik mit so Hardware. Ja, an mir wird es liegen, genau. Ja, also bei mir ging das bei der PS3 auch noch relativ... Ja, bei der PS3 hatte ich auch noch die Probleme, das ist immer Dominik. Das ist dann mein Problem. Ja. Aber das ist wirklich vielleicht so ein Karma-Ding auch, ja, muss man durch. Ja. Mhm. Alles scheiße. Nur Nintendo, das ist überall gleich schlecht. Ja, Nintendo ist nirgends so gut. Ja. Wenn es um online geht. Das ist ja auch klar. Nun ja, apropos online, Musikvideos online, ein leidliches Thema, besonders auf YouTube. Weil da kriegt man immer so dieses lustige Grinsegesicht, das irgendwie so einen schiefen Mund zieht und sagt, hey, tut mir leid, ich würde ja gern, aber ich darf nicht, weil die GEMA. Hm. Ja. Und, beziehungsweise irgendwann haben sie mal aufgehört, das mit der GEMA reinzuschreiben, weil... Also es gibt schon noch auch... Also leider in ihrem Land nicht verfügbar, habe ich inzwischen eigentlich überall. Echt? Ich dachte, das wäre auch... Eine Zeit lang stand da immer GEMA und... Okay. Naja, aber es ist halt im Wesentlichen die GEMA, egal ob das jetzt da steht oder nicht. Ja. Und da gab es ja heute eine Gerichtsverhandlung oder zumindest eine Urteilsverkündung einer Gerichtsverhandlung, wo Google und YouTube sich, Google und YouTube, sag ich schon, GEMA und YouTube sich stritten. Also Google und GEMA sozusagen. Und es ging um 12 Musiktitel. Exemplarisch. Exemplarisch, keine Ahnung. Also weißt du das, ob das exemplarisch ist oder gibt es irgendeinen anderen Anlass für diese 12? Nee, so ein Querschnitt von den betroffenen Aha. Musiktiteln. So. Okay, ja. Also ich würde ja jetzt auch einen von den Titeln nennen, aber nicht, dass wir dann rausgefiltert werden irgendwo. Nee, mach nur. 2 kleine Italiener. Aha. Die gingen nach einer... Oh, ich darf nicht sehen. Das ist ja dann schon wieder... Ritmo della Noce auch? Ritmo della Noce. Mit Gnocchi. Ja. Du hattest irgendwie noch Rolf Zuchowski irgendwie vorher, ja, oder? Ja, Rolf Zuchowski im Kindergarten. Irgendwas Lied. Im Kindergarten, also wie man so ein tolles Lied dann da aussucht. Ja. Also die Klassiker. Sehr schön. Gleich ein lustiger Kommentar zu dem ganzen Verfall. Ja, das Problem ist, dass jetzt sozusagen die Störerhaftung für Google ausgeweitet wurde oder so interpretiert wurde, relativ weit interpretiert wurde. Das heißt, Google wird verantwortlich gemacht für das, was die Nutzer tun. Okay. Das heißt, sie müssen jetzt noch mehr vorfiltern. Also das, wovor wir eigentlich in vielen Bereichen im Netz immer Angst haben oder auch als Blogbetreiber immer Angst haben. Noch mehr vorfiltern, da gibt es den schönen Vorteil, Wortfilter einzuführen. Aha, Wortfilter für Musik. Der Richter hat sich dem Vorschlag angeschlossen, Wortfilter einzuführen. Mhm. Klingt natürlich jetzt ein bisschen lustiger. Also es ist natürlich, suche ich, wenn ich ein bestimmtes Lied suche, nach den Wörtern. Also nach den Stichwörtern. Aber das führt natürlich auch wieder zu Problemen. Wenn ich jetzt ein bekanntes Musikstück habe und ein Video drehe, was zufällig die gleichen Titel hat und gar nichts damit zu tun hat, dann muss Google irgendwie rausfinden, dass das nichts damit zu tun hat. Ja, umgekehrt hilft es halt im Zweifel auch nichts, weil... Dann kommen halt wieder die Leadspeak-Sachen. Ja, eben, da einigt man sich auf irgendwie eine Leadspeak oder andere Krypto, die da irgendwie oben drauf liegt und dann kann man es trotzdem wieder googeln. Ja. Also mit den richtigen Browser-Plugins sogar transparent im Zweifel. Ja, also ich verstehe bis heute nicht ganz, warum sich Google und die GEMA nicht einigen konnten bislang. Ja, das war so eine Preisgeschichte. Ja. GEMA will mehr Geld, als Google geben will und dann sind sie halt stur. Ja. Gegenseitig. Ja, es ist halt irgendwie, wir wollen nicht vorankommen. Irgendwie. Ja, die GEMA-Argumentation ist, es ist zu wenig Geld für unsere Künstler. Ja, und unsere Verwaltungsstruktur auch noch, aber unsere Künstler hauptsächlich und YouTube sagt, okay, da machen wir ein Verlustgeschäft, wenn wir euer Preismodell haben. Also das ist Sinnhaltungen, die kann man jeweils durchaus nachvollziehen. Ja gut, da muss man halt nach anderen Lösungen suchen. Ich denke, der Bedarf wäre da. Ich wäre auch bereit, irgendwie da Geld hinfließen zu lassen, wenn ich dafür Videos sehen kann. Weil ich die oft nutze, um mich erstmal zu informieren, weil es halt eine der wenigen legalen Quellen ist. Gut, in iTunes kann man Musikstücke vorhören, aber ich will dann schon das Ganze irgendwie mitbekommen. Also anstatt daran zu arbeiten, was macht die GEMA? Macht eine Image-Kampagne, die uns sagt, dass es keine Bibeltexte, Bibellieder mehr gäbe und keine Fußballgesänge. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was war da? Ja, es gibt eine neue Image-Kampagne von der GEMA, die macht es halt so, wie die Öffentlich-Rechtlichen das immer machen. Also von diesen Image-Kampagnen halte ich sowieso überhaupt nichts. Also auch, da gibt es ja auch schöne esst wieder mehr Fleisch. Oh ja. Ja, also die sind so allgemein und so unspezifisch, dass die überhaupt nichts bewirken. Ja, also das Geld ist sicher immer besser verwendet für was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Pandora-Box-Schema mal öffnet und da reinguckt, vieles ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Aber ja, dann erzählt halt mal. Dann macht doch mal ein paar YouTube-Videos, wo ihr erzählt, wie die GEMA funktioniert. und macht keine Plakate, um euer Image aufzupäppeln. Das finde ich sehr albern. Aber apropos GEMA, ich habe letztens... so eine Spotify-Statistik gesehen von einer unabhängigen Künstlerin, die ihre Zahlen da veröffentlicht hat. Die hat irgendwie so in als Google Doc irgendwie so mal gedumpt, was sie für welche Songs pro Monat bekommen hat von Spotify. Fällt mir jetzt ein wegen Verwertung und so und Gewinnbeteiligung sozusagen. Und das war auch sehr ernüchternd, weil das ist jetzt doch, also nicht total unbekannte Künstlerin gewesen, Zoe Keating. Und hat jetzt auch irgendwie so im fünfstelligen Bereich Anspieler gehabt pro Monat. Also durchaus nicht so wenig. Also mehr als 10.000 Plays pro Monat sozusagen. Und hat halt dafür so einen 50er irgendwie im Monat dann bekommen von Spotify. Und das ist jetzt auch irgendwie... Ich glaube das sofort, dass das... dass das momentan keine guten Geldquellen sind. Ich glaube, die einzige Lösung ist einfach alles, was man toll findet an Kunst und Kultur, was frei ist, gnadenlos mit Geld zu bewerfen als Nutzer. Und einfach wirklich die ganz speziell zu belohnen, die die Sachen frei herausgeben und sagen, das habe ich für euch gemacht. Bitte gebt mir Geld, damit ich das weitermachen kann. Und denen das dann auch freiwillig zu geben. Ich sehe keinen anderen Weg, als das zu tun, weil die volle Kontrolle zu haben über Werke, die internetfähig sind, die kriegen wir halt nur, wenn wir alles überwachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das wollen. Nun ja. Gab es ja jetzt auch so einen lustigen Arguliner von der SPD. Arguliner? Ja, Arguliner sind ja immer so, wenn dich jetzt jemand fragt danach. Achso, so Talking Point. Ja, genau. Ja, zum Urheberrecht. Mhm. Also der war jetzt auf die Piraten gemünzt, aber das kann man sicherlich auch auf die Netzgemeinde, übertragen. Also so dieses, wir wollen keine Geiz ist geil Mentalität. Mhm. Und ich glaube, diese kostenlos Kulturdebatte, das geht nicht um Geiz ist geil. Nee, gar nicht. Es geht nicht darum, dass man nichts bezahlen will. Es geht darum, dass ich als Nutzer nicht mehr verfolgt werde. Dass da nicht immer jemand auf meiner Schulter sitzt und zuguckt, was ich jetzt eigentlich mache. Genau. Ja. Dass ich hier in den Raum kommen darf und du hast Fez gekauft und ich spiele das auch mal an. Hm. Weil das sind ja Sachen, die eigentlich nach diesem ganzen Prinzip total unmöglich wären. Du kannst doch mich das jetzt nicht spielen lassen, du hast es ja gekauft. Hm. Da kann man ja noch so einen Fingerabdruckscanner machen im Controller, wer da jetzt gerade spielt. Ja, weil du gerade diese Gängelung ansprichst, da habe ich auch jetzt vorgestern, glaube ich, gelesen, dass HBO in Amerika, also ist ja so ein Premium-Kabel-Fernsehsender, und HBO hat da jetzt vor kurzem nochmal die Daumenschrauben nochmal härter gestellt für die Kunden, weil alle anderen interessiert sowieso nicht. Was sie gemacht haben, ist, die haben jetzt über ihre Verteilerboxen, die sie da auch irgendwie so selber betreiben, ein Signal geschickt, dass jetzt nur noch HDCP funktioniert. Das heißt, die Leute, die ihre Geräte angeschlossen haben über irgendwelche Kabel, die HDCP nicht können oder sonst wie irgendwie einen Monitor da dran haben, der HDCP nicht in der richtigen Version spricht, die sehen jetzt kein HBO mehr, obwohl sie so das gekauft haben und diese Box da stehen haben. Juhu. Und, also Ziel ist natürlich irgendwie den Piraten, in Anführungszeichen, die das Zeug ins Internet hochladen, irgendwie es schwerer zu machen, Game of Thrones zu rippen. Ja? Aber das ist natürlich totaler Unsinn, weil HDCP vor einem halben Jahr schon geknackt wurde. Ja, also die Piraten juckt das genau, also die Piraten im Sinne jetzt von die man halt früher benutzt hat, die File-Sharer, was auch immer, die Release-Gruppen, ja, denen ist das total wurscht, weil die haben sowieso einen HDCP-Decoder. Ja, und ich glaube, das gerät jetzt bei der aktuellen Urheberrechtsdebatte total in Vergessenheit, woher dieser Kundenfrust eigentlich kommt. Hm. Das hat nämlich damit angefangen, dass seit 10 Jahren die Daumenschrauben angezogen werden, und da redet jetzt keiner mehr drüber, dass es vielleicht mal die Ursache gewesen sein könnte, warum diese große Kulturverachtung sich breit gemacht hat. Hm. Und anstatt jetzt mal dagegen zu steuern, und das kommt auch in den ganzen Debatten nicht vor, also auch jetzt mit dem ganzen Handelsblattmist und dem Tatortskram und Sven Regener und so weiter, dieser Aspekt, dass man endlich mal den Kunden wieder als Menschen behandeln muss. Ja. Oder als Kunden zumindest. Ja, das kommt einfach gar nicht vor. Ja, ohne Kundenverachtung auch keine Kulturverachtung. Ja. Nun ja. Aber lass uns voranschreiten. Ich habe ein schönes Thema. Schönes Thema. Ich habe aufgeschrieben, es kommt nächste Woche angeblich Google Drive, habe ich gelesen. Ja. Mhm. Was ja auch schon seit Jahren irgendwie gerüchtelt wird. So hier, Google macht so eine Festplatte zum Zeug drauf speichern und in die Cloud Dateien hochladen. Und angeblich soll es jetzt nächste Woche soweit sein, wenn man der Gerüchteküche und thenextweb.com glauben darf. Und gibt es dann irgendwie für Mac und für Windows zumindest, wahrscheinlich auch für Linux, habe ich jetzt nichts gelesen von, aber passiert wohl. Und wird dann wohl direkt mit Dropbox konkurrieren. Mhm. Ja, also ich habe was von 5 GB gelesen oder so. Ist jetzt, wenn man sich seine Dropbox irgendwie so hochpimpt mit Weiterempfehlen und Gedöns, natürlich weniger, aber ist zumindest mehr, als man anfangs von Dropbox bekommt. Ja. Die Frage ist natürlich dann, wie es genau funktionieren wird, also wie integriert die ganze Geschichte ist. Ich war jetzt so ein bisschen still die letzten paar Minuten, weil ich habe angeguckt, was Microsoft so im App Store hat, und da gibt es halt auch das Microsoft SkyDrive. Ah ja, das gibt es ja auch so, noch. Und ja, das existiert schon, und ich habe jetzt mal so ein Bild hochgeladen, mal auf die Schnelle. Ja, weiß nicht genau, wie viel Platz man auf dem hat, aber nur mal so als, es gibt auch von Microsoft was an der Stelle. Und das gibt es auch eine App für iOS zumindest. Ich weiß nicht, wie sie auf dem Desktop ist. Weiß ich nicht, ob man jetzt da Google jetzt, also man hat Dropbox, mehr Auswahl ist natürlich schick. Gleichzeitig hast du halt bei Dropbox schon so die Unterstützung in die verschiedenen Apps mit drin, und das kann Google so schnell jetzt nicht liefern. Naja, aber also, Google ist halt Google. Ja, also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, glaube ich, dass Dropbox da zumindest unter Druck gerät. Naja, Google ist halt Google, aber Google Plus hat jetzt auch nicht, also das ist für mich so das Gegenbeispiel, dass Google zwar Google ist. Naja, also... Also ich frage mich halt immer so, ist das meine Nerdblase oder meine Internetsgemeindeblase, die mich das so wahrnehmen lässt, dass Google Plus jetzt irgendwie irrelevant ist? Ja, ist das vielleicht irgendwie für andere Leute relevanter, weil es halt von Google kommt? Ich weiß es nicht. Ja. Und ich weiß auch, also so in Anführungszeichen normale Leute, ja, benutzen die Dropbox? Mhm. Schon. Erstaunlich viele. Okay. So selbst das Lehrerumfeld so von der einen Ecke, die haben Dropbox. Hm. Also eher sogar so ein bisschen zu naiv benutzt wiederum, weil natürlich so... Eher als FTP, oder? Ja, ja, ja. Ja, jetzt lachst du. Früher gab es nichts anderes als FTP. Ja, ja. Ich habe nur FDP gehört. Also eher ja, als FDP also, ist ja immer... Also es wird nächste Woche kommen. Angeblich, ja. Dann halt noch mal ein Dienst mehr mit... Mit Net Storage. Ganz böse Daten in die böse Cloud hochladen. Das kann man sich schön verteilen auf alle Anbieter. Die nicht nur Privacy böse ist, sondern auch Strom böse. Ja, das gibt ja bestimmt bald Öko Dropbox und so. Oh ja, das wäre ein Differenzierungsding für Dropbox. Aus biologisch angebauten Bits. Ja, genau. Haben wir eigentlich letzte Woche über das Skype-Update geredet? Nee. Das okay. Es gab letzte Woche ein Skype-Update für Mac. Ich habe mir das geladen. Und keine Unterschiede festgestellt. So. Nächstes Thema. Sehr gut. Ja. Wem gehört Skype jetzt eigentlich? Microsoft noch, oder? eBay. Ja. Nee, Microsoft. eBay ja nicht mehr. Aber es hat mal eBay gehört. Bis sie es versteigert haben. Genau. Und wem gehört eBay? eBay. Sotheby's? eBay ist eBay inzwischen. Ja, und PayPal gehört eBay. PayPal gehört auch eBay. Wir brauchen PayPal? So einen Graphen, so einen, da gibt es doch bestimmt was im Netz. Ja, dann malst du oben Rupert Murdoch hin und dann zeichnest du da alle Pfeile hin und dann ist das gut. Wir haben es in der Uni mal über die Medienlandschaft gehabt, so einen Graphen, wem was gehört. Und da waren lauter kleine Felder und in der Mitte war eins, von dem sternförmig alles wegging. Und zwar Leo Kirch. Das war kurz bevor der pleite gegangen ist. Ja. Der Leo Kirch. Das waren noch Zeiten. So, jetzt kommt eigentlich das schöne Thema, von dem ich behauptet habe, es ist ein schönes Thema. Ah, okay, du hast dich nicht zu früh gefreut. Ja. Mhm. Dann sag uns doch, was das schöne Thema ist, Marcel. Die Vorratsdatenspeicherung. Ja, an sich nicht so ein wahnsinnig schönes Thema. Ja, aber ein sehr vertrautes. Ein sehr vertrautes zumindest, ja. Man redet ja immer wieder drüber. Erst kam sie und dann ging sie wieder und dann hieß es, sie muss wieder kommen und jetzt muss sie ganz dringend wiederkommen. Ja. Weil irgendwelche Fristen auslaufen. Ja, also irgendwie die EU-Vorgabe ist irgendwie jetzt innerhalb von 2 oder 3 Wochen, glaube ich, umzusetzen. Ja. Sonst läuft man da Gefahr, gerügt zu werden. Wie soll das gehen? Ja. 2 bis 3 Wochen. Es läuft dann so wie mit dem Wahlrecht. Wahrscheinlich. Aber wir haben ja ein Jahr überzogen, ist okay, oder? Was ich sehr lustig finde, weil ich habe einen dieser Artikel da gelesen, ich glaube den Heise-Artikel, den du verlinkt hast, da stand dann, wenn Deutschland sich nicht daran hält, an diese Vorgabe, dann muss es Millionen Euro zahlen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weil, also dieses Jahr war wirklich extrem in der Hinsicht. Apple, Facebook-Börsengang, Griechenland-Krise, Euro-Krise. Millionen sind doch nichts mehr heutzutage. Eine Million ist nichts mehr wert, ja. Also, ja, also das zahlst du aus der Portokasse. Ja, Deutschland sowieso. Ja, genau. Ja. Es gibt immer noch also den harten Kampf zwischen Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger versus Rest. Ja, aber besonders in Form von Innenminister Friedrich. Ja, natürlich. Die sich da käbbeln. Interessanterweise, ich meine, Angela Merkel hat ja die Richtlinienkompetenz. Mhm. Die könnte ja auch ein Machtwort sprechen, aber die lässt das... Was ist jetzt der Unterschied zwischen Richtlinienkompetenz und Kompetenzkompetenz? Kompetenzkompetenz. Also die Kompetenzkompetenz ist die Kompetenz, kompetent zu sein. Ah, und die Richtlinienkompetenz ist die Richtlinienkompetenz. Die Richtlinienkompetenz ist was vorzugeben, was dann gemacht wird. Verstehe. Also so richtungstechnisch zumindest. Aber Angela Merkel mischt sich ja nicht in die Regierungsarbeit ein. Deswegen müssen die das untereinander auskäbeln. Ich glaube, das musst du nochmal langsam sagen, damit die Leute auch Zeit haben für ihre Lachpause. Ja. Genau. Was ja in dem Fall für uns ganz gut ist. Dass sich Angela Merkel nicht in Regierung nicht einmischt, weil sie müsste sich ja wahrscheinlich auf Seiten ihres Innenministers einmischen. Wobei in diesem Artikel, den ich da verlinkt habe, habe ich schon gelesen, so hier, die Frau Merkel wird langsam hektisch und empfiehlt doch ihren Ministern jetzt mal schnell irgendwie Gesetze zu sich auszudenken. Ja. Ja. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss irgendwas kommen. Mhm. Sonst müssen wir Millionen Euro zahlen. Ja, die wir uns ja über weniger Zahlungen an den Rettungsschirm dann zurückholen könnten. Oder so. Keine Ahnung. Da werden, glaube ich, schon wieder Sachen Demokratieregeln ausgehebelt oder können leicht ausgehebelt werden. Wo fließt eigentlich das Budget hin, das aus den Strafzahlungen wegen Gesetzesumsetzungen generiert wird? Ja, an den Urheber des Gesetzes, oder? Wahrscheinlich. Nehme ich an. Wahrscheinlich. Das wäre total super. Und jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Es ging mir aber um die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Und es ging mir darum, dass da was passieren muss, was passieren wird. Ja. Aber die Frage ist halt, was passieren wird. Und das Interessante ist, der Innenminister sagt, es muss ja was passieren. Das kann ja nicht sein. Das steht ja da. Mhm. Legt aber offensichtlich einen Vorschlag vor, der weit darüber über die EU-Richtlinien hinausgeht. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt noch einen schmalen Grat zwischen Verfassungsgericht und EU-Richtlinie gibt, der gangbar ist. Hm. Ja, die widersprechen sich ja mittlerweile sogar offen. Ja, eben. Ja. Weil es gab jetzt auch dieses EuGH-Gerichtsurteil eben auch quasi zeitgleich am selben Tag mit dieser Meldung, dass jetzt die VDS endlich kommen muss. In der das EuGH beschlossen hat, dass die VDS-Daten auch für Urheberrechtsverfolgung benutzt werden dürfen. Ja, was natürlich nicht heißt, dass sie für Urheberrechtsverfolgung genutzt werden müssen, sondern dass es erlaubt ist, im nationalen Recht Gesetze zu schaffen, um sie dafür zu nutzen. Genau. Was jetzt halt unserem nationalen Recht laut Verfassungsgericht, halt Bundesverfassungsgericht, schon direkt widerspräche. Ja gut, aber bei so einer Entscheidung gilt doch dann, also wenn das eine Darf-Klausel ja, natürlich. Ist, dann also gilt ja auf jeden Fall. Man könnte jetzt diese Umsetzung schon so machen, dass man das irgendwie grundrechtsschonend, wie man so schön sagt, Norddeutsch, eben das nur für Gefahr im Verzug und ganz schlimme Sachen definiert. Und dann wäre das durchaus alles unter einen Hut zu bringen. Aber wie du richtig sagst, der Herr Innenminister möchte das halt ja auch so ein bisschen breiter fassen. Und mal sehen. Ob man dann wieder vom Bundesverfassungsgericht landet. Also ich bin der Meinung, das dauert jetzt noch ein bisschen. Es ist schon immer schwierig, so ein solche Wiedergänger tot zu kriegen. Da musst du halt, weiß ich nicht, das ist wie in den Scream-Filmen, ja. Da wird dann der Täter am Ende erschossen und dann steht er halt noch fünfmal auf. Hm. Also ich glaube, wir müssen uns einfach noch lange mit diesem Quatsch einfach beschäftigen. Ich glaube aber nicht mehr, dass die Zukunft groß ist. Also alleine, wenn man sich jetzt die europäischen Entwicklungen ansieht, mit ACTA und so weiter, ist die Sensibilität doch um einiges gestiegen. Und klar, wenn sie irgendwann wirklich was durchboxen, dann, also es wird schwerer. Es wird schwerer, solche Sachen zu machen. Spannend ist da eigentlich immer, wie Amerika drauf reagiert und wie viel Druck die machen. Ja, ja, ja. Wiedergänger, die durchgeboxt werden und die Amerika irgendwie auch tangieren, hatten wir die Woche auch. Ja. Ja. Es gab ja jetzt die Entscheidung zu den Passagierdaten. Also Flugzeuginsassen sozusagen, Passagierdatenübermittlung an die Vereinigten Staaten. Das ist jetzt durch, nach ewig langer Hin und Her und vielleicht nicht. Jetzt ist das wohl, ist das jetzt endgültig durch, ja, oder? Das habe ich nicht ganz herausgekriegt. Also es hörte sich zumindest relativ endgültig an, dass das jetzt gemacht wird. Und irgendwie auch unabhängig, verdachtsunabhängig jahrelang gespeichert wird, mal sicherheitshalber, weil vielleicht braucht man es ja irgendwann. Sprich für Passagierdaten hast du diese Vorratsdatenspeicherung sozusagen jetzt auch. Ja, also ich bin der Meinung, dass da einiges ins Kippen geraten ist und die Zukunft von den Auseinandersetzungen nicht rosig aussieht, aber von der Chance, sie zu gewinnen. Eigentlich wie jeder normale Fantasy-Plot. Fantasy-Blot. Fantasy-Blot. Blot. Was meinst du mit Fantasy-Blot? Naja, der Herr der Ringe, erstmal wird alles scheiße, aber die Gefahr wird dann auch gebannt dadurch. Ja, aber der Herr der Ringe, also da, den geht es ja dann am Ende schon auch, also wenn du der so, die sind alle sehr gezeichnet von ihrem Kampf am Ende. Ja. Ja. Muss man dann das ist dann der wahre, die wahre Zombie-Kalypse. Wir werden dann alle einfach nur noch so wie halb. Es ist nicht mehr alles ganz so schlimm, aber uns geht's trotzdem scheiße. Naja, warten wir mal ab. Es verändert sich gerade sehr viel und ja, vieles, was vor ein paar Jahren denkbar war, ist jetzt nicht mehr denkbar und andersrum genauso. Dein Wort in irgendjemandes Gehörgang. Ich würde hoffen, du hast recht. Ja, mach mal einen Marker, damit wir die Folge in 5 Jahren nochmal anhören. Genau, in 5 Jahren hören wir nochmal Fanboys. Aber bis dahin, haben wir dann auch den tagesaktuellen Teil dieser Sendung oder wochenaktuellen Teil dieser Sendung erstmal hinter uns gelassen und können uns jetzt voll konzentrieren auf die Dinge, die Spaß und machen und Geld kosten. Ich möchte anfangen mit einer Empfehlung für einen Twitter-Client, weil es gibt ja nicht genug Twitter-Clients auf der Welt und schon gar nicht für iOS. Deswegen habe ich einen ganz feinen rausgesucht. Und das ist nicht nur ein Twitter-Client, nein, es ist auch ein Foursquare, Instagram und Dribbble-Client. Mhm. Dribbble ist dieses, da kann man so Design-Entwürfe hochladen. Und so mit kleinen Peaks versehen oder so, ist nicht so ganz. Ist, glaube ich, auch noch Invite-Only, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da bekommt man gar nicht einfach einen Account. Aber davon abgesehen, ich empfehle Screenfeeder. Von Next Big Thing aus Berlin. Schönen Gruß. Jo. Die haben diese Woche so richtig schön den App Store gerockt mit dem Ding. Was das ist, ist, du startest die App, trägst deine Accounts ein, du suchst dich die Twitter-Accounts von iOS 5 raus, du kannst außerdem halt deinen Instagram-Account dran binden und deinen Foursquare. Mhm. Und was dann passiert ist, du kriegst immer einen Informationsding pro Screen angezeigt und wenn was Neues passiert, dann scrollt es nach links raus und es kommt das Neue rein. Und das finde ich einen sehr angenehmen Modus, sich zum Beispiel Tweets anzugucken, weil er unterstützt Realtime-Streaming, also wenn jemand was twittert, dann kommt das sofort hier auf dein iPad und fährt halt dann so von links rein, hast in der Mitte so ein kleines, wie man es von der Webseite halt auch kennt, in dieser Einzeltweet-Ansicht, so ein kleines Viereck in der Mitte, wo der Tweet drin ist und außenrum wird dann nochmal das Hintergrundbild des Benutzers angezeigt und ist eine sehr schöne Geschichte, so als nebenher laufen lassen, iPad irgendwo hinstellen und so ein bisschen Twitter berieseln lassen, ist das sehr toll. Also wenn man dann noch ein bisschen interagieren kann, kann man das auch. Ja. Will, kann man das auch. Also man kann Pfaffen retweeten und sowohl in Twitter hopsen als auch in Safari zu diesem Tweet. Das genau. Ist eigentlich auch ganz schick. Einstellen kann man nicht viel. So, es ist nahezu. Ja, doch, du hast da bei dem Monster da oben kannst du die Alerts einstellen zum Beispiel. Also es automatisch weist er dich darauf hin, wenn du jetzt keinen Strom hast und wenn du irgendwie gerade nur im mobilen Funknetz bist. Mhm. Das kannst du alles ausschalten. Und noch so ein, zwei, drei Sachen. Ja. Auch mit welchen Twitter-Client du benutzen willst und solche Geschichten. Ja, also so das aber an sich nichts, was das Ding groß verändert in der, ja. in der Optik oder in der Bedienung. Ja, aber ist ja genau. Eine schicke Sache. Und wenn es dir zu schnell geht, dann kannst du auch so mit einem Swipe dann wieder zurück quasi in der Timeline. Das war so mein einziges Ding, es ging mir zu schnell und mir geht es einfach zu schnell pro Tweet. Also ich hätte das gerne so ein bisschen entspannter und nicht so zack, zack, zack. Du hättest gerne mehr so, du hättest da einen Regler wie Mindestverweildauer pro Tweet. Mindestverweildauer würde ich gerne ein bisschen hochdrehen. Also das finde ich ein bisschen anstrengend, weil es schon sehr viel Aufmerksamkeit zieht, wenn man es dann, da hat. Ja. Was ich nicht gefunden habe zuerst und was ich ziemlich gut finde, ist auch Hashtag-Tracking drin. Mhm. Ja, also du kannst da so einen Hashtag eingeben, so hier, ich will alles zu den Piraten auch sehen und dann scrollen da halt irgendwie so deine ganzen Piraten, also die ganzen Piraten-Meldungen, die mit Piraten gehashtaggt werden von Twitter und noch zusätzlich. Siehst du nicht immer das Gegenteil, Hashtags auszublenden? Ja. Kannst du auch. Kannst du auch. Das geht auch. Okay. Und das Schöne ist, du kannst es direkt an dem Tweet machen, der da gerade vorbeifliegt. Also wenn du auf so einen Hashtag tippst, dann kannst du entweder so Track oder Untrack oder Mute machen, glaube ich. Mhm. Aber schick ist es. Schick ist es. Mir macht Spaß und ich habe es halt wirklich so nebenher halt öfter mal laufen auf dem iPad, um wirklich so ein bisschen. Ist halt einfach hübsch. Ja, Glückwunsch an der Max und Co. Ja. Schöne große Grüße. Als nächstes haben wir hier, ich weiß gar nicht, wem es gehört, The Lost City und Grizzly Manor, oder gehört das zusammen? Was genau, das also als nächstes kommen jetzt erstmal die User-Kommentare und zwar von Lisa, aka Elduin, die hat mich beauftragt, mein Lieblingsthema nochmal anzusprechen und zwar die Journalie. Auf iTunes gibt es jetzt den Journey-Soundtrack. Ja. So, jetzt kommen wir... Kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch gekauft. Es ist immer noch toll. Es ist immer noch toll. Toll. Und der Soundtrack ist auch immer noch toll. Ja. Auch nach Wochen. So, was ich ansprechen wollte, waren zwei Apps, Grizzly Manor und Die verlorene Stadt. Sind zwei Mini-Adventures im Myst-Style. Das eine ist aufgrund der Neuveröffentlichung des anderen gerade kostenlos. Ich hoffe, das ist noch so, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Myst-Style, die Grafik ist nicht so toll wie bei den späteren oder den mittleren Teilen von Myst. Okay. Also ein bisschen zusammengestöpselt und so. Aber wer so, Retina. Wer so nicht, was? Also nicht iPad Retina, nur aber iPhone. Nur iPhone. Ich habe es auf dem iPhone. Ich wusste gar nicht, dass es fürs iPad auch geht. Die Story ist relativ albern, aber dieses Rumpuzzeln macht ganz Laune. Ich habe mir das jetzt einfach mal besorgt, weil ich so einen Abend überbrücken wollte. Richtig super aufregend ist es nicht, aber wie gesagt, so eine ganz nette Sache. Die zweite App, die neuere, die hat auch einen eingebauten Lösungsweg drin und so. Da muss man dann nicht im Internet nachgucken. Ich fand es interessant, dass sie in den Top-Charts war, irgendwie bei den kurz mal bei den Spielen, weil ich die Qualität jetzt nicht Top-Quality finde. Sondern halt so Mittel. Also was für ein. Also ich könnte mir in dem Genre durchaus noch coolere Sachen vorstellen. Verstehe. Ja. Aber es hat mich unterhalten und da ich ja selten mal selber nach Apps gucke, wollte ich es mal erwähnen. Schön. Was ich dann noch erwähnen wollte, weil du hast dir, glaube ich, auch eine gekauft. Auf Kickstarter gibt es ja momentan so dieses nächste große Projekt hier, das irgendwie jetzt alle Leute toll finden und unterstützen. Mhm. Das ist die Pebble. Und die Pebble ist eine Uhr. Ja, und der Witz an der Geschichte ist eine E-Paper-Uhr. Und man kann diese Uhr programmieren. Genau. Ja. Und die ist von Leuten gemacht wohl, die auch schon mal ein ähnliches Modell gemacht haben für RIM und Android, glaube ich so. So eine Uhr, die mit Smartphones kommuniziert in irgendeiner Art und Weise, um was darzustellen. War da, glaube ich, noch kein E-Paper. Sieht zumindest in dem, was sie so zeigen, ganz schick aus. Kostet jetzt bei Kickstarter $100 und man muss nochmal International Shipping und so drauf zahlen. Mhm. Wenn man es als Deutscher haben will, ich verspreche mir davon, dass es ein programmierbares E-Paper-Display auf meinem Handgelenk wird. Wie viel ich die Uhr brauche, ist mir ziemlich egal. Ja. Ja, und dass es in irgendeiner Form mit meinem iPhone kommuniziert. Du hast ja gemeint, es ist einfach wirklich ein Netzwerk-Client, also wirklich einfach nur so als Hotspot plus halt dann Bluetooth-Steuerung vom iPhone, was mir selber ja dann auch taugt, weil ich ja. Also die Vision ist, dass da ein Twitter-Client drauflaufen kann, zum Beispiel. Und über Bluetooth Personal Area Networking und Tethering quasi das auch ins Internet kann. Und das wäre natürlich echt die Show, wenn du dann irgendwie so auf der Uhr lustige Apps hättest. Und das ist ja auch so eines der Dinge, die ich interessant finde an den Dingen. Es gibt dann auch ein SDK und man kann da Apps schreiben für diese Uhr. Und es sind noch 28 Tage, so, wie lange man das Projekt gebackt hat. Und es ist jetzt bei 5,5 Millionen. Ja. Nur mal so. Also ich habe ein bisschen Angst, dass sie nicht hinterherkommen, aber eigentlich ist es für die nur gut, wenn sie sich nicht verkalkuliert haben mit dem Einzelpreis, dann heißt es eher, dass das Ding als Gerät gut überleben wird und es lange Zeit dann SDK und Co. geben wird. Wann soll das kommen? Kann nur gut sein. Also Estimated Ship Date ist, glaube ich, September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ist ein bisschen hin schon. Genau, noch. September 2012. Sie haben zumindest auch schon so Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ob die geshoppt sind oder so prototypenmäßig haben sie es eigentlich schon so weit im Griff auch. Mhm. Insofern kann man das auch glauben. Ja, und man kann auch irgendwie für 10.000 so ein Mega-Distributor-Pack kaufen, wenn man ein Zwischenhändler ist. ist alles möglich. Leider gibt es das Hacker-Special nicht mehr. Ja, es gab so für 100 Leute das Hacker-Special für $200. Da hat man dann kriegt man eine Vorversion schon mit SDK, dass man sich schon vorbereiten kann auf dann, wenn die anderen kommen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Sieht nach coolem Scheiß aus. Mal schauen, cooler was es wird. Scheiß. Apropos Kickstarter, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass die Show, also A Show, ja. Mit C. Frank jetzt inzwischen gestartet ist. Es gibt 5 Folgen. Aufmerksame Hörer haben bereits im Abspann einer unserer letzten Sendungen die erste Show gehört, sozusagen. Aha, okay. Aber ja, wir haben noch nicht darauf hingewiesen, das ist ein guter Punkt. Man kann sich die Folgen jetzt gucken. C. Frank dreht langsam wieder auf. Meine Damen und Herren, aufmerksame Hörer haben die Show früher gesehen als ich, der Bäcker war. sehr gut. Naja, aber ja, gibt es jetzt Folgen und er macht auch schon die ersten Community-Projekte so. Es wird zusammen gesungen. Man kann auf der Webseite irgendwie mitsingen und er macht lustige Sachen und ist toll. Ja. Hat mir auch sehr gefallen, so die ersten paar Folgen schon. Ja. Und ich freue mich auf die weiteren. Ja, und genau. Irgendwas kriege ich auch geschickt, ich weiß nicht mehr was. Ich krieg Young Me Naomi. Freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß, was ich geschickt kriege. Ich hoffe, ich vergesse es wieder. Das finde ich nämlich super. ja. Schön. Aber dann kommen wir zum schon versprochenen und jetzt endlich eingelösten als letztes Thema, nämlich Fez. Fez. Ja, du hast ja gemeint, es kommt über Nacht. Ich habe gewartet und es kam nicht über Nacht, sondern es kam irgendwann im Laufe des nächsten Tages. My bad. Dafür habe ich das Updaten schon gemacht, bevor irgendwie die Hölle losging und deswegen hat es bei mir vielleicht auch funktioniert. Mhm. Ja, Fez. Gekauft, gespielt und erstmal, wahrscheinlich wegen durch Journey verwöhnt, so ein bisschen eine Einstiegshürde gespürt, finde ich. Mhm. Also so ein bisschen von dem Musikal, also von dem, was da passiert, wie es passiert, es hat sich ein bisschen träge angefühlt, ein bisschen nervig, also ein bisschen nerviges Sounddesign bei dem, wie die Leute sprechen und sowas hatte ich so im ersten Eindruck. Lass uns doch kurz einleiten, was macht man da eigentlich? Was ist das eigentlich? Es ist so von der Optik her so ein bisschen 16-bittig, haben wir letztes Mal schon gesagt, so Super Nintendo-Style. Und ist im Prinzip so ein Puzzle-Plattformer, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, würde ich auch sagen. Angenehmer Puzzle-Plattformer und der entscheidende Kniff an der Geschichte ist, dass man eben flach in der 3D-Welt unterwegs ist. Das heißt, eine Welt, die eigentlich von vier Seiten betrachtbar ist und wo jedes Element schon im 3D-Raum seinen Platz hat. Mhm. Aber man sieht immer nur genau von einer Seite drauf und kann sich so verhalten, als wäre diese Seite die einzige. So. Genau. Aber irgendwie sind es vier flache Seiten gefühlt. Ja. Ja. Und aber du könntest halt, du kannst jetzt zum Beispiel irgendwie so auf einen Block, der irgendwie freischwebend irgendwo ist, draufhüpfen, wenn du auf einer Seite bist und dann, wenn du da auf diesem Block stehst, die Welt drehen und dadurch, dass der einerseits frei, irgendwo freischwebt, bist du dann plötzlich woanders. Ja, also dieser dreidimensionale Raum wird immer eingedampft auf eine 2D-Perspektive. Genau. Und du drehst eigentlich diesen Raum immer um die Mittelachse von dem Raum. So. Ja. Also es gibt da so eine gefühlte Mittelachse und das heißt, je nachdem, wo deine Plattform jetzt gerade in der 3D-Position ist, kann es eben sein, dass in der einen Ansicht ganz nah an der einen Seite von was ist. Und wenn du zweimal oder dreimal drehst oder einmal drehst, kann es sein, dass du ganz nah woanders dran bist und so kannst du praktisch. Also wie man es gut erklären kann, ist vielleicht, es ist ein bisschen wie Rubik's Cube. Oh. Echt? Weil, ja. Du bleibst halt auf einer Seite und naja, egal. Auf alle Fälle, das ist so das Grundkonzept und sie spielen unterwegs schön mit ein paar Möglichkeiten. Also man lernt ein bisschen dazu, finde ich, aber man hat keine weiteren Fähigkeiten. Also es ist nicht so wie bei anderen, diese Action-Adventure-Plattformer-Style, dass du irgendwann mal so einen Doppelsprung oder sowas kriegst. Du kannst eigentlich immer nur genau diesen einen Sprung machen und du kannst drehen. So. Hm. Das ist eigentlich alles und was du halt zwischenzeitlich entdeckst, sind halt verschiedene Elemente, die man bedienen kann. Also man kann teilweise dann Elemente innerhalb einer Szene drehen, man kann ein bisschen Wasser auf- und ablassen. Manchmal, es gibt Wasser, bei dem man stirbt, bei dem man nicht stirbt und es gibt so vom Thema her unterschiedliche Areale. Ja, das ist so die eine Geschichte. Aber es ist immer so die Einstiegshürde, um nochmal darauf zurückzukommen, fand ich eben einerseits, weil so ein bisschen anstrengend, das Gespräch am Anfang und der Sound. Und auch die Map zum Beispiel ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil die ist auch in so einem 3D-Stil gehalten, der so ein bisschen seltsam anwirkt. Also es sind lauter kleine 3D-Würfel und an jedem Raum, in dem man ist, sind da wieder kleine Linien zu anderen 3D-Würfeln, die Laufrichtung mehr oder weniger die Laufmöglichkeiten repräsentieren. Diese Karte kannst du dann auch so drehen, wie du alles irgendwie drehen kannst in diesem Spiel, nämlich immer so 90-Grad-Drehung mit den Schultertasten. Und da braucht man eine Zeit lang, bis man sich da reinfindet in diese Map, dass sie einem überhaupt irgendwas bringt, finde ich. Das ist so, ja. Ja, also die Map habe ich auch bis jetzt nicht verstanden, so ein bisschen. Also fühlt sich immer noch seltsam an und ich spüre auch definitiv diese Einstiegshürde, die du beschreibst, vielleicht noch stärker als du, weil ich bin da nicht so reingekommen. Ich habe jetzt so 1-2 Stunden rein investiert und ich habe so das Gefühl, Fez ist so ein Spiel, da würde ich eigentlich lieber bei jemandem zugucken, der das spielt, als es selbst zu spielen, weil ich finde es halt stellenweise einfach anstrengend. Ja, und das ja, ist nicht so, manchmal so fitzlig, finde ich. Ja, ja, ja. So, ich muss jetzt auf diese Plattform drauf. Ja, da hatte ich und ja dann auch. Und dann nochmal. Und eigentlich weißt du, dass du da hin willst. Ja, auch diese Puzzle sind halt auch teilweise so, ein bisschen zu schwierig, um mir noch Spaß zu machen, habe ich mal das Gefühl. Ja, das kann natürlich auch, es liegt natürlich an mir. Aber, ja. Ich weiß nicht, wie war denn eure Erfahrung dann im Weiteren, als ihr euch dann über diese Hürde darüber rüber bewegt habt, so wie ihr das gemacht habt? Also die eine Geschichte war ganz nett. Ich habe hier angefangen im Büro zum Spielen und dann Marcel und Tobi und Lisa mal dazugekommen und haben einfach auch mal gespielt. Und da konnte ich auch in dieser Anfangsphase, wo ich so ein bisschen auch dieses Gefühl zäh und wie komme ich jetzt dahin, auch einerseits könnte man abgeben, andererseits haben wir uns gegenseitig relativ gute Tipps gegeben, wie man was jetzt machen könnte, also wie man diese Drehgeschichte richtig nutzen könnte oder sowas ganz Simples uns gegenseitig daran erinnert, dass man auch einfach so nach unten fallen kann, wenn man nach unten und springen drückt. Ja, das ist so, klingt so plump, aber macht die Navigation innerhalb der Levels viel einfacher, wenn du einfach eine Ebene nach unten hopsen kannst. Und das haben wir beide, also haben wir alle vergessen zwischendurch wieder, dass es geht. Ja, und dann ist es so, runterfall, sterb. Also das war ganz nett. Also dann einfach so mal, jeder hat mal ein bisschen gespielt und dann mal wieder weitergearbeitet und so ein bisschen kollaborativ irgendwie ein bisschen was entdeckt. Das heißt, so genauso diesen Zähfaktor ein bisschen rausgenommen dadurch. Und dann muss ich sagen, war ich dann irgendwann mal drin einfach. Ja, also so, dass es Spaß gemacht hat, habe es dann weitergespielt und habe dann so diesen Sammlertrieb entwickelt. Es gibt in jedem dieser Räume, in dem man sein kann, Dinge zu finden. Also diese kleinen, also man muss so kleine Goldwürfelchen finden und man kann, ein Geheimnis wird angezeigt auf der Karte auch. Und wenn man so einen Raum komplett erledigt hat, dann wird er golden. Ja, dann die Umrandung, die ist eigentlich weiß und dann wird sie golden. Und das ist so eine Geschichte, okay, abgrasen und alles finden hat ziemlich mit Sammlertrieb Spaß gemacht. Was dann auf Dauer wieder nervt, finde ich, ist so die Geschichte, dass es keinerlei, du hast also diese Karte und du siehst alles, wo du schon mal warst und auch wie weit du bist und du weißt, du willst jetzt dahin und du kannst jetzt nicht irgendwie einen Shortcut machen, indem du das so da Doppeltaps klickst oder irgendwie einfach dahin hoppst, ja? Sondern du musst wirklich über alle Wege dahin gehen. Und es gibt schon Abkürzungen auch, also es gibt so Warp-Gates, die dann aufgehen mit der Zeit und es gibt so kleine Türen, die du betreten kannst, sobald du beide Seiten mal gesehen hast. Ja, also wenn du beide diese Türen gesehen hast, dann kannst du da durchgehen, aber du musst dir halt trotzdem merken, wo du rauskommst. Also da kommt schon so dieses 16-Bittige auch noch mit rein, es fühlt sich an wie eine Designentscheidung, ja, dass das Spiel so ein bisschen dieses Oldschoolige behalten will, mehr noch auch und deswegen so ein paar von den angenehmeren Facetten von neueren Spielen schon auch links liegen gelassen werden. Und das fand ich dann ein bisschen anstrengend. Und dann ging es mir auch so, dass manche Rätsel sind auch happy, also diese Geheimnisse, die da in vielen Räumen stattfinden, da willst du ein paar rausfinden und bei ein paar hast du keinen Bock. Ja. Es ging mir auch so, es gibt so ein eigenes Alphabet, also da drin ist alles in so einem eigenen Alphabet geschrieben. Und finde ich schön, dass es so ist, aber ich hätte halt gerne die Funktion gehabt, dass ich mal so einen Rosetta-Stein finde und dann einfach alles lesen kann und nicht, dass ich selber entziffern muss und auch selber diesen Rosetta-Stein mehr oder weniger rausfinden. Also man kann sich das so zusammenpuzzeln und da bin ich dann immer ganz froh um das Internet. Weil das sind da, wenn mir ein Spiel zu nervig wird, dann gucke ich halt im Internet in der Komplettlösung und bin da ziemlich, ziemlich emotionslos, dass ich das mache. Also ich fühle mich da nicht schlecht, sondern das ist einfach, ich will das komplette Spiel noch erleben, also gucke ich halt nach bei den Dingen, die ich nicht rausgefunden habe. Was mir so ein bisschen, ist halt, was mich so ein bisschen peinlich berührt hat fast, ist, dass das Ding ja schon noch Performance-Issues hat. Ja? Also es ist seit 2007 jetzt irgendwie in Entwicklung, mehr oder weniger. Und wenn du die Welt drehst, dann kann es schon passieren, dass es einfach mal ruckelt. Und so aufwendig ist jetzt die Grafik auch nicht, dass das passieren müsste. Fand ich an der Stelle auch unangenehm. Also es ist so, dass ab und zu mal einfach das Ding ruckelt und einfach nicht volle Framezahl hat. Das ist das eine, was nervt. Das andere ist, dass es mit dem Sound auch passiert. Ja, was nerviger ist, weil beim Sound hört man dann wirklich das Kaputte so ein bisschen. Es wird manchmal schlimmer sogar. Also wenn du lange am Stück spielst, zumindest bei meiner weißen Xbox zu Hause, hast du das Gefühl, da liegt irgendwas. Also das wird praktisch zäher immer wieder mal. Ich bin hab's öfter mal neu gestartet, weil ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt too much. Und das ist schade. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, echt so, dass es so ein Ein-Mann-Ding ist, wirklich, mehr oder weniger. Ja. Es gibt noch eine Doku, die der Manu Spiet verlinkt hat. Vielleicht können wir die hier auch nochmal dranhängen. Das ist irgendwie The Indie Movie, oder? Die dann auch über Face mit berichten. Die haben ja in Sundance. Im Sundance Festival. Festival haben sie auch irgendwie groß abgeräumt. Ja. Aber mir geht es trotzdem auch so, dass ich mir denke, das muss nicht sein, das hätte man bitte noch machen können, gerade weil die Grafik und also ich meine, das, was da passiert, ist jetzt nichts, was die Xbox komplett fordert auch. Ja, also das kommt noch oben drauf. Ja. Weil die Welten sind nicht so groß und das ja, schade. Aber positiv zu erwähnen gilt es noch, es gibt ganz viele kleine knuffige und flauschige Tiere, kleine Kätzchen, kleine Schildkröten, Hasen, Füchse. Und alles unglaublich süß, 16-bittig, pixelig, mit viel Animation. Sehr süß. Und sehr viel Liebe zum Detail, also die einzelnen Räume, wie sie aussehen, was dann so, also alles, was man da mal rausfindet zwischendurch, ist echt schick, und wenn man sich ein bisschen darauf einlassen kann, dass man das Zeug übersetzt, dann kommt da auch nochmal echt, echt nette Texte raus, also das lohnt sich auch. Mhm. Viele unterschiedliche Settings, unterschiedliche Arten von Rätsel, die Rätsel sind, manche wiederholen sich ein bisschen, ja, aber nicht viel. Also es ist so, für mich hätte es ein bisschen kompakter noch sein können, das heißt, dass man jede Rätselform so ein-, zweimal verwendet, mhm, und nicht drei-, viermal, aber so an sich ist es schön gemacht, und ich bin so bei den paar Räumen, die ich noch nicht gelöst habe, würde ich gerne nochmal nachlesen, wie die funktionieren. Dadurch, dass das Spiel doch eigentlich so voll ist, es gibt, glaube ich, inzwischen schon ein komplett Walkthrough-Video auch, ist es aber einfach nervig, die rauszufinden, dann genau den Moment, wo ich dann das brauche und das anzugucken. Ja. Ja, aber ich habe auf alle Fälle so den Drang, das noch zu machen in irgendeiner Form. Ja. Ich glaube auch, es ist ein sehr tolles Spiel, und nicht umsonst haben wir es, also wir haben das zu Recht auch schon angekündigt letzte Woche. Ich denke, das ist auf jeden Fall was man ausprobiert haben muss. Nichtsdestotrotz mache ich mir ein bisschen Sorgen irgendwie gerade, weil ich merke, es reißt mich nicht so. Und ich mache mir so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst, dass Journey mich für ewig auf für alles andere verdorben hat. So, ja. Weiß nicht. Mal sehen. Ja, also ich weiß nicht, ich war eigentlich recht skeptisch so beim Zugucken jetzt bei Fes, mhm, und so. Hab dann ein bisschen gespielt, das hat dann auch Spaß gemacht. Und so hinterher dachte ich, oh, eigentlich hättest du Bock, da noch ein bisschen zu spielen. Und ich habe zwischendurch auch immer mal wieder Journey gespielt, und ja, das ist was anderes. Du musst es eher so sehen, ich gehe ins Kino oder lese ein Buch. Mhm. Bloß weil ich mal ins Kino gehe, lese ich keine Bücher mehr. Ja, wirklich. Ja. Fes ist eher ein Buch in der Konsumation. Irgendwie. Also Fes ist halt anstrengender auf eine gewisse Art und Weise. Ich hatte genau diesen Effekt, so die ersten paar Minuten. Diese Grafik und diese, wie das zusammenhängt und so. Da hat halt nichts emotional Klick gemacht. Ja, ja, ja. Aber ja, vielleicht habe ich auch gerade so eine Phase, wo ich anstrengendere Videospiele halt gerade nicht kann. Keine Ahnung. Das ist schon so ein Trend. Also ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass sich das 2-Stunden-Videospiel durchsetzen wird. Ja, das fände ich gut. Fände ich auch gut. Weil sich Videospiele halt eben auch an Erwachsene richten, die lieber 2 Stunden Qualitätsunterhaltung haben wollen, als ja, 40 Stunden, die sie nie durchkriegen. Und an der Stelle aber auch eine Frechheit, kostet irgendwie 800 Microsoft-Punkte wiederum. Total, also auf gut, auf den billigen, also ich verstehe nicht, warum sowas wie Fes dann 800 Microsoft-Punkte kostet, aber so Vita-Spiele 50. Also das ist irgendwo, also 50 Microsoft-Points? Nee, 50 Euro dann wiederum. Ja, also Fes sollte eigentlich teurer sein oder Vita-Spiele billiger, würde ich sagen. Genau. Wie viel ist denn ein Microsoft-Punkt? Der ist ziemlich, also 100 Microsoft-Punkte sind ziemlich genau ein Euro, so in der Größenordnung. Gut. Das heißt, die 800 sind so mehr oder weniger 8 Euro. Und, ja, also einerseits interessant, dass Microsoft da in dieser Preispolitik eher so auf das iPad-Niveau und auf das iPhone-Niveau geht. Andererseits für die Arcade schon immer. Schade. Nicht immer. Also mehr als 800 haben die meisten schon gekostet damals. Ja, aber 1200 war so. Ja, ja, 1200 Standard. Eben. Aber das Fes ist vom Inhalt her, von der Menge her. Ja, ja, klar. Das ist, ja, keine Ahnung, was da, also ob das Microsoft ist, die da irgendwie pushen, oder ob das Polytron ist, die da sagen, wir verkaufen das für 800. Ich finde es sehr spannend, weil es tatsächlich langsam bei mir dazu führt, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass ein Computerspiel so teuer war früher. Oder jetzt auch noch in gewissen Sparten so teuer ist. Also, dass und das, wo du die Dinger machst und weißt, wie viel Aufwand das ist. Ja, ja, eben. Eben. Also das ist immer so der Zwiespalt. Auf der einen Seite denke ich mir, 12 Euro für Journey oder 8 Euro für Fes, das ist totaler Wahnsinn. Hm. Wenn ich denke, wie viel Aufwand da drin steckt. Na gut, ein Taschenbuch kostet auch 12 Euro, da steckt auch viel Aufwand drin. Da arbeitet halt nur eine Person dran. Deswegen, das ist schon. Was ich ja gern hätte, wäre so ein adaptives Preismodell an der Stelle. Also so, dass es irgendwie an den Aufwand gekoppelt ist, trotzdem noch, aber so, also dass die mit viel Erfolg praktisch so ein bisschen Umverteilung machen und denen mit wenig Erfolg was abgeben, sodass so eine Grundsicherung an, du kannst dieses Spiel machen, passiert. Weil im Moment ist es so, du machst ein Spiel, du steckst beliebig viel Zeit rein, wie du willst, und dann ist das Spiel draußen und dann verkaufst du das. Und das Vervielfältigen und das Verkaufen selber kostet jenseits der Marketingmaßnahmen nichts mehr. Mhm. Und wenn du einen Reißer machst, dann hast du ordentlich Polster, und wenn du Pech hast, dann hast du wenig Einheiten verkauft und das rechnet sich gar nicht. Und ich hätte gern irgendein Preismodell, das damit klarkommt. Du hättest gerne Videospiele als Kultur subventioniert. Ja, einfach das so, mit einem gewissen Erfolgssatz muss man halt einzahlen, und wenn man weniger Erfolg hat, kann man da sich bedienen. Da gab es ja letztens auch so dieses diese Bewegung auf Kickstarter, Kick It Forward heißt das, glaube ich, wo sich dann eben erfolgreiche Projekte verpflichten, irgendwie 5% ihrer Kickstarter-Einnahmen in andere Projekte zu investieren. Oder 10 oder weiß nicht mehr, wie viel Prozent das waren. Fand ich auch eine so interessante Geschichte, weil bei Kickstarter ist es ja schon immer so, dass du so irgendwie das Riesending hast, das jetzt gerade so alle Aufmerksamkeit und alles Geld zieht und dagegen halt die anderen so ein bisschen am Boden krebsen. Wahrscheinlich auch trotzdem gefundet werden, aber halt so aufmerksamkeitstechnisch ist da definitiv eine Asymmetrie öfter mal da, und da fand ich so diese Bewegung auch ganz cool. Ja, also ich habe noch nie gesehen, dass das Spiele nach Aufwand kosten. Ja, das ist aber so in gewisser Weise der Punkt. Das ist so ein Risikogeschäft an der Stelle, und ich fände da so ein Element, fände ich schick. Ja, wenn man das so ein bisschen, also wenn man dieses Risiko ein bisschen ausgleichen könnte. Weil an sich finde ich die Preisgrößenordnung finde ich ja angenehm für alle Beteiligten, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt ultra bitter. Ja. Also das hängt jetzt aber nicht am Verkaufspreis der Einzelgeschichten, sondern es hängt am Gesamtumsatz, den du mit dem Spiel machen kannst. Ja, also wenn die Spiele wenn du die Spiele, die sich nicht verkaufen, teurer machst, verkaufen sie sich deshalb auch nicht unbedingt mehr. Ja? Ja. Und das, was sie sich weniger verkaufen, langt jetzt auch wahrscheinlich nicht, um diesen Gap, der dann da auftritt, aufzufangen. Ich finde da so eine Crowdfunding-Sache nicht schlecht, weil da kannst du vorher sagen, okay, das ist mir wert, dieses Projekt zu unterstützen, vielleicht wird es nicht toll, aber jetzt ist es mir das erstmal wert. So eine automatische Umverteilung funktioniert halt nicht, weil dann kommen 1000 Leute an, die wissen, dass sie Schrott machen werden. Ja, ja. Ja, aber so ein Crowdfunding-Ding ist ja was in die Richtung geht. Ja, und kann man ja aktiv machen. Und im Endeffekt, was ich da schon alles an Crowdfunding reingeblecht habe, mache ich es ja sogar ein bisschen. Ja, also ich habe also Star Command habe ich auch unterstützt, wobei sich die zu wenig Kohle genommen haben und jetzt mit dem Swag sich schon fast auf die Fresse gelegt haben, aber da kann ja ich nichts dafür. Dafür habe ich ein tolles T-Shirt. Ja klar, und die Erfolge, sie sind halt meistens schon überdimensioniert. Ja, ja, ja. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel im Brettspielbereich sehe, ist im Grunde ein Brettspiel, was erfunden wird, das ist halt, das bringt so wenig Geld und so lang, so kurz auf dem Markt, das lohnt sich fast nicht. Und dann gibt es natürlich die Knaller, oder wenn du das Glück hast, Spiel des Jahres ausgezeichnet zu werden, dann verdienst du halt ganz anständig damit. Aber die Verhältnismäßigkeiten sind halt ziemlich verrückt. Diese relativ willkürliche Popularitätsgeschichte so ein bisschen auszugleichen, fände ich schick. Mhm. So, das ist, glaube ich, so der ganze Grundgedanke, wie das genau geht, keine Ahnung. Aber Crowdfunding ist eins davon, wobei bei Crowdfunding, das hat dasselbe Syndrom. Ja, also die populären Geschichten beim Crowdfunding sind dann auch super populär und die kleinen auch wieder nicht. Ja, Geld muss einfach mit der Menge weniger wert sein. Verhältnismäßig. Ja, schön wär's. Also wenn du mit 100.000 Euro nicht das Doppelte kaufen kannst, wie mit 50.000 Euro. Gut. Die philosophischen Gespräche dürft ihr gerne zu Hause an den Empfangsgeräten weiterführen. Genau, aber wir verabschieden uns erstmal bis nächste Woche und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Auf Wiedersehen. Ahoi. Wiedersehen. smile, smile.